I would like you to turn to 2 Kings chapter 4. Möchte ich, dass ihr in den 2. Könige 4 blättert? I want to talk about a principle tonight. Ich möchte über ein Prinzip heute Abend sprechen. This is our third in the series Life Investment. Und das ist der dritte Teil unserer Serie, das Leben investieren. And I want to talk about the law of supply. Und ich möchte über das Gesetz des der Versorgung sprechen. And the law of supply says this. Und das Gesetz der Versorgung. When you think you have nothing left. Sie sagt Folgendes: Wenn du denkst, dass du nichts übrig hast, give something away. Dann gib etwas weg. Oder gib when etwas you ab. Think you have nothing left. Wenn du das Gefühl hast, du hast nichts mehr, give something away. Dann gib etwas ab. Now in 2 Kings chapter 4 we find this wonderful story. In 2. Könige 4 finden wir diese wunderbare Geschichte. And before we start to read it, let's pray. Und bevor wir sie lesen, wollen wir noch beten. Lord Jesus, Herr Jesus, we are in your presence tonight. Wir sind in deiner Gegenwart heute. We have sung to you and worshiped you. Wir haben zu dir gesungen, haben dich angebetet. We believe the promise. Wir glauben deinen Versprechen. Where two or three are gathered, you're here. Wo zwei oder drei zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. We believe that the Holy Spirit wants to speak to the church tonight. Und wir glauben, dass der Heilige Geist zur Gemeinde sprechen will. I pray that you would use these words to speak to all of us. Ich bitte, dass du diese Worte verwendest, um zu uns zu sprechen. In Jesus' name. In Jesu Namen. I don't want to be found naked as a church before the Lord. Ich möchte nicht als Gemeinde nackt vor dem Herrn stehen müssen. I don't want to be coming there kind of confident that we had given all that we could. Ich möchte nicht diese Selbstsicherheit haben, dass wir alles gegeben haben, was wir hätten tun können. And we stand there and we say, Lord, you know, you are our witness. Und wir dann vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, du weißt, du bist unser Zeuge. We just gave all we could. Wir haben alles gegeben, was wir konnten. We didn't have any more we could give. Es gab nichts mehr, was wir hätten geben können. You can witness to that. Und du bist der Zeuge dafür. That's not good enough. Das ist nicht gut genug. The law of supply. Das Gesetz der Versorgung. When we have nothing left to give. Wenn nichts mehr da ist, um es zu geben. Give something away. Dann gib noch etwas ab. I watch this in 2 Kings chapter 4. We'll find a fantastic principle for every area of our life. In 2. Könige 4 finden wir ein fantastisches Prinzip, das sich auf jeden Bereich unseres Lebens this anwenden applies lässt. To my emotions, das lässt sich auf meine Emotionen, meine Gefühle mind, anwenden, auf meine Gedanken, to my relationships, auch auf meine Beziehungen, also to my finances. Und selbst auf meine Finanzen. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. This is verse 1. Vers 1. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa. Your servant, my husband, is dead. Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. And you know that he revered the Lord. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. But now his creditor is coming to take my two boys as his slaves. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Elisha replied to her. Da sagte Elisa zu ihr, how can I help you? Was soll ich für dich tun? Tell me, what do you have in your house? Sag mir, was hast du in deinem Haus? Your servant has nothing. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus. There at all. Gar nichts. She said, except außer a little oil. Einen kleinen Krug Öl. Now it says in some versions a jar of oil. In manchen Versionen heißt es ein Fläschchen Öl. And in my Bible it says a little oil. Und in meiner Bibel heißt es ein wenig Öl. And the truth is it was a little jar of oil. Also die Wahrheit ist, es war ein kleines Fläschchen Öl. So both Bibles are right. Also haben beide Bibeln recht. All right, Elisha said. Da sagte er. Go around and ask all your neighbors for empty jars. Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße. Now, these are not little jars. Das sind jetzt keine kleinen Gefäße these are mehr. Any size jars. Das sind Gefäße von jeglicher Größe. It's a different Hebrew word. Es ist ein anderes hebräisches Wort. Don't ask for just a few. Bitte aber nicht nur für wenige. Then go inside and shut the door behind you. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir zu. You and your sons. Du und deine Söhne. Pour oil into all the jars. Und gießt in all diese Gefäße. And as each is filled, put it on the one side. Und was voll ist, stelle beiseite. She left him and afterward shut the door behind her and her sons. Und sie gingen von ihm weg und schloss die Tür hinter sich zu und hinter ihren Söhnen. They brought the jars to her and she kept pouring. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß. But he replied, there is not a jar left. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Then the oil stopped flowing. Da kam das Öl zum Stillstand. When there's no empty jar, wenn es kein leeres Gefäß mehr gibt, the oil stops. Dann hört das Öl auf zu fließen. Vers 7. She went and told the man of God, and he said, sie kam und berichtete dem Mann Gottes, go sell the oil and pay your debts. Und der sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. You and your sons can live on what is left. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Now she could have lived in unbelief. Sie hätte natürlich im Unglauben leben können. There's a lot that could have happened here. Es gibt viele Möglichkeiten, die hier hätten passieren können. Sie hätte zweifeln können. She could have said, well, sons, look, Elisha's gone. Sie hätte sagen können, schaut her, meine Söhne, Elisa ist jetzt weg. I've only got a little bit of oil. Ich habe nur dieses bisschen Öl übrig. We only need a little jar. Wir brauchen eigentlich nur ein kleines Gefäß. I guess Elisha didn't realize we only have a little bit, so just find one. Elisa hat scheinbar nicht verstanden, dass wir nur ganz wenig haben, also findet einfach ein kleines Gefäß. And then as they filled one to the other, und als sie dann von einem ins andere gossen, and realized they were both still full, und darauf gekommen sind, dass beide noch immer voll sind, maybe she would have understood her mistake. Hätte sie vielleicht ihren Fehler verstanden. But she believed. Aber sie hat geglaubt. And the sons went. Und die Söhne sind hingegangen. And they got all kinds of vessels. Und sie haben sich alle möglichen Gefäße besorgt. Big ones and little ones. Große und kleine. Fat ones and skinny ones. So bauchige und ganz dünne. Black ones and white ones. Schwarze und weiße. And yellow ones und gelbe and red ones. Und rote. Old ones and young ones. Alte und ganz neue. Every kind, just the whole house is just filled with jars. Jede Art, das ganze Haus war voll mit diesen Gefäßen. Ones that were like, you know, 3 centimeters high. Vielleicht so 3 Zentimeter Stamperl. And ones that were like, you know, 50 centimeters high. Und manche vielleicht einen halben Meter groß. Every different kind. Kind of shape, jede mögliche Form und from Farbe, every country in the world, aus jedem Land dieser Welt, speaking every language, und sie haben alle möglichen Sprachen gesprochen. They were all there, die waren alle dort, ready to be filled, haben gewartet darauf gefüllt zu werden. And this is a picture of our calling. Das ist ein Bild für unsere Berufung. Like how much do we have? So, wie viel haben wir? There's almost 8 billion people in this world. Es gibt ungefähr 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. There's people being born every day. Jeden Tag werden neue geboren. There's people dying of every possible disease in the world Menschen everywhere. Menschen sterben an allen möglichen Krankheiten überall in der Welt. It's overwhelming. Es ist überwältigend. And as we look at all the empty vessels, wenn man sich diese ganzen leeren Gefäße anschaut, we say, Lord, what do you want us to do? Sagt man, Herr, was willst du, dass wir tun? I mean, all we have is a limited supply. Alles, was wir besitzen, ist nur ein ganz wenig Vorrat. We just have this little jar. Wir haben nur dieses ganz kleine Gefäß hier. I mean, we're only Lebgasse 34. Wir sind nur die Lebgasse 34. We're only about 400 people who come to church on Sunday. 400 Menschen, die den Gottesdienst besuchen. What do you want us to do? Was sollen wir tun? There's 8 billion people in the world. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. I mean, even if we gave our best, sogar wenn wir unser Bestes geben würden, we might sink ourselves, würden wir uns vielleicht selbst versenken, and then become part of the problem. Und dann würden wir Teil des Problems werden. I mean, we're just trying to survive ourselves, wir versuchen doch selbst einfach zu überleben. But the law of supply. Aber das Gesetz der Versorgung when sagt, you have nothing, wenn du nichts hast, give something away. Dann gib etwas ab. It says in Proverbs. Steht auch in den Sprüchen. There's a man who scatters. Es gibt einen Mann, der sät. And he increases. Und er nimmt immer mehr zu. He knows the law of supply. Denn er kennt das Gesetz der Versorgung. There's a man who saves. Es gibt einen Mann, der zurückhält. And decreases. Und er bekommt immer weniger. God wants to use us. Gott möchte uns verwenden. When we are full, wenn wir gefüllt sind, it's the best feeling in the world. Ist das wirklich das beste Gefühl in der Welt, auf der Welt. Ich liebe es, gefüllt zu sein. I love to feel wonderful. Ich liebe es, mich gut zu and fühlen. I praise the Lord when I feel great. Und ich preise den Herrn, wenn ich mich gut fühle. I don't like to feel empty. Ich mag es nicht, mich leer zu fühlen. But being empty is a very important part of our Christian life. Aber leer sein ist ein sehr wichtiger Teil unseres christlichen Lebens. Because unless we pour out, denn wenn man nicht ausgießt, we cannot be filled. Kann man auch nicht gefüllt werden. And if we don't believe in the law of supply, und wenn wir nicht an das Gesetz der Versorgung glauben, we will be afraid to pour out. Dann werden wir Angst haben, abzugeben. Because we will think that when we pour out, nothing will come back. Denn wir werden das Gefühl haben, dass wenn wir ausgießen, dann werden wir nichts zurück erhalten. Now this woman had this little flask or whatever it was. I don't know what the thing was shaped like. Diese Frau hatte vielleicht dieses kleine Fläschchen. Ich weiß nicht, welche Form es hatte. Just had some olive oil. Aber es hatte halt ein bisschen Olivenöl drinnen. Just a little bit. Nur ganz wenig. And you know, they bring the first jar. Und ihr könnt euch vorstellen, sie bringen da dieses erste Gefäß. She says, okay, here we go. Sie sagt, okay, jetzt geht's los. And that baby just filled right up. Und dieses Gefäß wird bis oben hin, bis Rand voll. She's like, oh my Lord. Give me another one. Gib mir noch so ein Gefäß. That baby just filled right up. She said, give me another one. Give me another one. So ein Gefäß. She just started filling them all up. Und dann hat sie angefangen, alle aufzufüllen. She's probably there for 10 hours, you Wahrscheinlich know? 10 Stunden lang hat sie nur aufgefüllt. Some filled real fast. And the Manche big haben sich ganz came. Schnell aufgefüllt. Die ganz Großen, dass sie da gestanden. That thing just filled right up. Pure olive oil. Pures Olivenöl. They believe the scholars say olive oil. Also wenn man den Schriftgelehrten glaubt, like Olivenöl. She's looking at it like, wow. And they're all just filling up. Und all diese Gefäße werden voll. And she's putting in the sun, just picking it up, putting it on the side. Und die Söhne schaffen diese großen Gefäße dann and auf die Seite. And this thing doesn't empty. Und dieses Ding wird einfach nicht leer. This is a picture of our life. Das ist ein Bild für unser Leben. This is a picture of our finances. Ein Bild für unsere Finanzen. This is a picture of our emotions. Ein Bild für unsere Gefühle. How many times, you know, we're walking out the door. Wie oft gehen wir bei der Tür hinaus? And then we see a person. Und dann sehen wir eine Person. And we think, oh Lord, I'm tired. Und wir denken uns, Herr, ich bin müde. I'm hungry. Hungrig. And the Lord says, just a little bit. Und der Herr sagt, nur ein bisschen. And I say, I don't have anything to give. Herr, ich habe nichts, um zu geben. I'm so empty. Ich bin so leer. Und müde. I've talked to 90 people today already. Ich habe so 90 Menschen heute schon gesprochen. The Lord says, just say one word. Just say hi. Und der Herr sagt, sprich nur ein Wort, sag hallo. And the supply comes. Plötzlich kommt die Versorgung. When you have nothing, give something away. Wenn du nichts hast, dann gib etwas ab. When you're in financial crisis, wenn du in finanzieller Not bist, some people just need financial counseling. That's why they're in financial crisis. Manche brauchen einfach nur ein bisschen Hilfestellung. Really, and you can find some good financial advice on the internet. Und es gibt auch ganz gute Sachen im Internet. And someday maybe we'll have a financial counseling team. Vielleicht gibt es sogar so ein finanzielles Beratungsteam eines Tages bei uns. But for some people, they just need to give something away. Aber für manche Menschen ist es so, sie müssten einfach nur etwas abgeben. Honor the Lord. Den Herrn ehren. And you will find the Lord's supply. Und du wirst entdecken, dass der Herr dich versorgt. Emotionally, physically. Emotional, physisch. We'll find it financially. Und auch finanziell. And you know, if we look at Lebgasse 34 on planet Earth. Und wenn wir uns diese Lebgasse 34 auf dem Planeten Erde you know, ansehen. The planet is so big and we're so tiny. Und der Planet ist so riesig und wir sind nur so ganz klein. If we can just zoom down like und wenn man da nur reinzoomen kann. Down to the continent. Rein in den Kontinent. Down to Austria. Dann in auf Österreich reinzoomen. Down to Vienna. Auf Wien. Down to the 10th district. In den 10. Bezirk. Down to Quellenstraße. Runter in die Quellenstraße. Down to Lebgasse 34. In die Lebgasse Nummer 34. And here we are. What can we do? Und hier sind wir. Was können wir tun? Not a whole lot on our own. Nicht sehr viel auf uns selbst. We just have this little bottle of oil. Wir haben nur dieses kleine Fläschchen an Öl. I mean, we all, you know, have fixed incomes. Denn wir haben alle ein festgesetztes Gehalt. For the most part. I mean, what can we do? Zumindest. Was soll man schon tun? I mean, Lord, be realistic. Ich meine, Herr, sei realistisch. And the Lord says the law of supply. Und der Herr sagt das Gesetz der Versorgung. I can do so much with what you have. Ich kann so viel tun mit dem, was du hast. You step out in faith. Du mach einen Schritt im Glauben. And watch what I do. Und sieh zu, was ich tun in werde. Our personal lives, in unserem persönlichen Leben. In our church life. In unserem Gemeindeleben. But it all starts with us as individuals. Aber es fängt mit uns als Individuum an. To step out. Einen Schritt zu machen. In the law of supply. Einen Schritt in diesem Gesetz der Versorgung. And when I'm empty, und wenn ich leer bin, give something away, dann gib etwas ab. And say, God, und sag, give me a supply. Sag Gott, versorg du mich. We find this in Philippians chapter 4, verse 6. Wir finden das auch in Philipper 4, Vers 6. Where it says, be anxious for nothing, wo es heißt, sorgt euch um nichts, but in everything, sondern in allen Dingen through prayer and supplication. Durch Gebet und Fürbitte That word supplication comes from the word supply. Und dieses Wort supplication kommt von Versorgung. That German word Fürbitte. I'm receiving my supply from the Lord. Also dieses, ich erhalte das, was ich brauche vom Herrn. Give us this day our daily bread. Gib uns heute unser täglich Brot. Now I want you to turn with me to 2 Corinthians chapter 4. Ich möchte, dass ihr mit mir in den zweiten Korintherbrief geht, Kapitel Now, 4. In Jeremiah chapter 48 verse 11. In Jeremia 48, 11. It talks about emptying our vessel. Es spricht es davon, dass wir unser Gefäß leeren sollen. And you know, when you empty one, like when you make wine. So wie wenn man zum Beispiel Wein macht. My uncle used to make wine. Mein Onkel hat Wein. And you empty one vessel to the other, so the drag goes to the bottom. Und man leert dann von einem Gefäß ins andere, damit der Satz übrig bleibt. You know, once the drag is on the bottom, then you pour out the good stuff, so the drag doesn't go into the next vessel, right? Und wenn der Satz einmal abgesetzt ist, dann gießt man den Wein um, damit das nicht mitgegossen wird. But if you don't empty it, aber wenn man das nicht ausleert, the drag das Gefäß, on the bottom starts to affect the wine. Dann fängt der Bodensatz an, den Wein zu beeinflussen. And this is like us. Und so ist es auch mit uns. We are full. Wir sind angefüllt. Happy. Uns geht's we gut. Say, wir sind praise froh. The Lord. Wir sagen, preis den Herrn. I don't want to be empty anymore. Ich möchte nie wieder leer sein. Just like this. Ich möchte immer so bleiben, so wie es Lord, jetzt ist. Keep the church just like this. Herr, mach, dass die Gemeinde so bleibt, wie we sie jetzt are full. Ist. Wir sind voll. Don't bring anybody. Bitte bring keep keinen it mehr. Just like this. Es soll so bleiben, wie es ist. And with that attitude, und mit dieser Einstellung, our taste begins to change. Wird sich unser Geschmack zu verändern beginnen. Something happens. Etwas we lose that savor of Christ. Man verliert diesen Geschmack Christi. Because we keep it by pouring out. Denn der erhält sich nur, wenn man weiter ausgießt. By emptying the vessel. Indem man das Gefäß immer wieder ausgießt. And not being afraid to find ourselves empty. Und nicht die Angst hat, irgendwann einmal leer dazustehen. 2. Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. 2. Korinther 12, 9 und 10. The Lord said to Paul. Der Herr hat dazu Paulus gesprochen. My grace is sufficient for you. Meine Gnade genügt dir. My power is perfected in weakness. Lass dir meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. All of us have to grow in this principle of the law of supply. Und wir müssen alle in diesem Gesetz der Versorgung wachsen. We all get fearful. Wir haben alle unsere ängstlichen Momente. This is all we've got. Und wir denken uns, das ist ja alles, was ich besitze. What are we gonna do? How can we work this out? Wie soll das gehen? Wie kann man das funktionieren machen? The law of supply. Aber das Gesetz der Versorgung. When you have nothing, wenn du nichts hast, give something away. Dann gib etwas ab. Now in 2 Corinthians chapter 4, we'll close. Also in 2. Korinther 4. We find in verse 7. Finden wir in Vers 7. But we have this treasure in jars of clay. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. To show that this all-surpassing power is from God and not from us. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. So we are jars. Also wir sind solche Gefäße. And this world is filled with jars. Und diese Welt ist da voll mit Gefäßen. But we are full. Aber wir sind gefüllt. And this treasure inside of us is God. Und dieser Schatz in uns, wie es heißt, ist Gott. And for us to realize it's God, und damit wir verstehen, dass es Gott ist, we empty ourselves. Leeren wir uns selbst immer wieder aus. Philippians chapter 2. Philipper Kapitel 2. Jesus emptied himself. Jesus hat sich entleert. It says in 2 Corinthians 13 that Jesus was crucified in weakness. In 2. Korinther 13 heißt es, dass Jesus in Schwachheit gekreuzigt wurde. He was crucified in emptiness. Er wurde gekreuzigt in entleert. Er war leer. He didn't hang on the cross. Er ist nicht am Kreuz gehangen. In strength. In Stärke. And say, oh, you think you're hurting me? You're not hurting me. Und hat gesagt, ihr glaubt, dass ihr mir wehtut? Ihr tut mir nicht weh. This is just a detail. Das ist nur ein kleines Detail. You can mock me. Ihr könnt mich verspotten. But I am strong. Aber ich bin stark. It was the opposite. Es war genau andersherum. He was completely empty. Er war völlig entleert. Totally destroyed on the cross. Völlig zerstört war er am Kreuz. And then he said, it is finished. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Father, into thy hands I commit my spirit. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. And he died. Und starb. He descended into paradise. Und ist in das Paradies gekommen. He was there for 3 days. 3 Tage lang. And then the law of supply. Und dann kam dieses Gesetz der Versorgung. He was raised from the dead. Er wurde auferweckt von den Toten. And ever lives for us. Und lebt in Ewigkeit für uns. And this principle, we have to understand it. Und dieses Prinzip muss von uns verstanden werden. Or else when we're full, we'll want to stay full. Denn sonst werden wir, wenn wir voll sind, voll bleiben wollen. And when we're empty, und wenn wir leer sind, we will doubt and we will become distressed. Dann werden wir zweifeln und werden einen Stress and we'll bekommen. Live in unbelief, und werden im Unglauben rather leben. Than living in belief and knowing this is the way it is. Und statt im Glauben zu leben und wissen, dass das der Weg ist, wie es sein soll. We are full. Wenn wir sind voll, we empty ourselves. Dann leeren wir uns aus. God fills us. Gott füllt uns wieder. And we can do things. Und wir können Dinge tun. From Lebgasse 34. Von der Lebgasse 34 aus. When we stand before the Lord. Wenn wir vor dem Herrn stehen. It won't be enough to say that we that Lord, you know, we only had a little jar. Da wird es nicht genug sein zu sagen, Herr, wir hatten nur ein kleines Gefäß. This is what we did. Und das haben wir damit gemacht. The Lord will say, if I could show you how much I could have done. Der Herr wird sagen, wenn ich dir zeigen würde jetzt, was hätte geschehen können. Well, Lord, we only had a little bit for one last salad. Aber Herr, wir hatten nur ganz wenig für ein bisschen Salat noch. So that's what we did. Und das haben wir damit gemacht. And we oiled the salad and then we ate it. Wir haben das bisschen Salat noch mit Öl beträufelt und haben ihn gegessen. Und dann sind wir gestorben. And here we are. Und hier sind wir nun. That was 10 minutes ago. Das war vor ungefähr 10 Minuten. Well, maybe 3 hours ago. Naja, vielleicht war es schon 3 Stunden. Here we are. We did our best. Wir haben unser Bestes getan. And the Lord said, why didn't you listen to the prophet? Und der Herr sagt, warum hast du nicht auf den Propheten gehört? Who speaks of Christ? Das spricht über Christus. Why didn't you pour it into the jars? Warum hast du es nicht in diese Gefäße gefüllt? There wasn't enough. Aber es war ja nicht genug da. Did you try? Hast du es versucht? No. Nein. You should have tried. Du hättest es versuchen sollen. Because that little jar would have filled all those jars. Denn dieses kleine Gefäß hätte alle anderen aufgefüllt. 5 loaves and 2 fish fed 5,000 men and their families. 5 Brote und 2 Fische haben 5,000 Männer plus ihre Familien That's gesättigt. The law of supply. Das ist das Gesetz der Versorgung. It's supernatural. Es ist übernatürlich. And boy, I don't want to stand before the Lord, and neither do you. Und ich möchte nicht einmal vor dem Herrn stehen und ihr sicher auch nicht. When we stand before him. Also wenn wir dann vor ihm and stehen. We haven't missed a meal unless we fast or something. Wir noch nie eine Mahlzeit ausgelassen haben, es sei denn, wir waren auf Diät. And all that could have, all the Lord could have wanted to do. Und all das, was der Herr hätte tun können, all the tun people wollen. Who go on their knees every night saying, Lord, I don't want to feel this pain in my stomach. Oh Lord, help us with our church. There's no money here. Alle Menschen, die am Abend auf ihre Knie gehen und sagen, Herr, ich habe diesen Schmerz im Magen und unsere Gemeinde, wir haben kein Geld. And the Lord hears these millions and millions of prayers. Und der Herr hört diese Abermillionen von Gebeten. And here we are. Und hier sind saying, wir. Lord, we would love to help them. Und wir sagen, Herr, wir würden ihnen so gerne and helfen. You know us, Lord. Aber du kennst uns. You search the heart. Denn du durchforschst das Herz. But all we have. Und das ist alles, was wir haben. Is this? Das ist alles, was wir besitzen. It's just barely enough for us. Das ist gerade mal genug für uns. We got this building and all this stuff. I mean, Lord. Wir haben dieses Gebäude. This building should just be a detail. Dieses Gebäude sollte nur ein kleines Detail sein. Und ich möchte damit abschließen. Ever since we came here. Von dem Tag an, wo wir hier einzogen, every centimeter of space. Haben wir jeden Zentimeter Platz genutzt. And we had 50 people in my apartment for church. Und wir hatten 50 Leute in meiner Wohnung and zum Gottesdienst. And a worship team including. Und ein Worship Team noch dazu. And then we moved out of there into a little cellar. Und dann sind wir in einen kleinen Keller umgezogen. Enough room for 70 people. Genug Platz für 70 and we had Menschen. 120 people, three Sundays in a row crammed in there. Und da waren 120 Leute anwesend, 3 Sonntage hintereinander. Then we took this place. Dann haben wir dieses Gebäude and when genommen. We finished this place, und wenn wir mit diesem Gebäude fertig sind, dann möchte ich eigentlich nirgends mehr hingehen. I just want to do the work of the Lord. Ich möchte nur das Werk des Herrn and tun. I want to use every centimeter of this building, und ich möchte jeden Zentimeter dieses Gebäudes until ausnutzen. People are crawling out of it like ants. Bis die Menschen hier rauskriechen wie die Ameisen. Until we have 16, 20 services on a weekend. Dieses 16 oder 20 Gottesdienste am Wochenende until gibt. Until the state has to provide us with parking because so many people come to this area every Sunday. Bis die Stadt uns mit einem Parkplatz versorgen muss, weil so viele Menschen in diese Gegend until kommen. Until Speedos says, please take half of our building. Achso, bis die Spirale uns bietet, bitte nehmt die Hälfte unseres Gebäudes dazu. Aber hört auf, diese Parkplätze alle zu verstellen. We will use this building to the maximum. Wir werden dieses Gebäude bis ans Maximum and ausnutzen. Get to the work of the Lord. Und einfach um get das Werk des Herrn kümmern. Auf die Straße get gehen. The sketchboard moving und das Sketchboard again. Wieder all these things and all, just get it moving und all die and, Dinge einfach wieder aktivieren. And say, Lord, what do you want to use this und sag, for? Herr, wofür möchtest du uns verwenden? That's what's on my heart. Das ist auf meinem Herzen. This building is just a detail. Let's just get it out of the way. Gebäude ist wirklich nur ein Detail und wir wollen es hinter uns bringen. Ich will kein weiteres I'm Gebäude nach diesem. This is my last one I pray. Das ist mein letztes Gebäude, darum and, bete ich. You know, the next generation can do the next die nächste building. Generation kann sich um das nächste kümmern. And, amen. So, if you're here tonight, wenn du heute Abend hier bist, maybe you've never received the Lord. Und du hast vielleicht den Herrn nie angenommen. Would you pray with me tonight? Würdest du heute Abend mit mir beten? If you die, where will you go? Wenn du sterben würdest, wo würdest du hingehen? Will you be with the Lord? Willst du mit dem Herrn sein? Pray a prayer with me. Bete ein Gebet mit mir. Very simple. Ein sehr einfaches. God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. The Bible says he is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Die Bibel sagt, er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt and you can receive this forgiveness tonight. Und du kannst diese Vergebung heute Abend erfahren durch ein einfaches Gebet. God forgive me. Gott, vergib mir. Be a part of my life. Sei ein Teil meines Lebens. Please. Bitte. And Lord, for us as a church, und Herr, für uns als Gemeinde, when we stand before you, wenn wir vor dir stehen, by your grace, durch deine Gnade, we want to hear well done. Wir möchten so gerne hören, not gut gemacht. Of what we did, nicht wegen der Dinge, die wir getan haben, but because of what you did through us. Sondern wegen der Dinge, die du durch uns getan oh Lord, hast. That's my wish. Herr, das ist mein Wunsch. Use us, Lord. Verwende uns, Herr. I pray in Jesus' name. Ich bete in Jesu Namen.